Blockcast Black Stories, Folge 6 vom März 2008. Ohren gespitzt, gleich gibt's was zu gewinnen. Der Black Stories Podcast wird präsentiert von blog.über.de. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@über.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Hallöchen, hier sind wir wieder zum Black Stories Podcast, eine neue Folge. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Stefan und wir heißen natürlich, dass ich nicht alleine bin, denn heute mal die Dame zuerst. Jetzt lächelt sie und das ist die Julia nämlich. Hallo Julia. Hallo Stefan. Hallo Julia. Und ja, einen Gebieter brauchen wir auch noch und da haben wir gedacht, ist keiner weiter hier in dem Marinell, oder? Ja. So war es. Aufgrund meiner Dominanz wurde ich ausgewählt als Gebieter. Ja, und ich werde euch gleich mal die Regeln erklären. Also wir spielen Black Stories, genau. Und zwar die Black Stories vom Moses Verlag und nehmen heute mal die Black Stories Folge 1, eine Karte aus dem Black Stories 1. Das läuft wie folgt ab. Ich werde eine kurze Story vorlesen, die sich auf einen Satz beschränkt. Und ja, Stefan und Julia müssen rausfinden, was hinter dieser Story steckt. Gut, meist sind es mysteriöse Mordfälle. Oder andere spannende Geschichten. Genau, ich mische mal die Karten. Und ich lasse mal, heute lasse ich mal die Dame ziehen. Ihre Wahl. Nur ein Stückchen, weil, wie gesagt, auf dem Bild ist es leicht. Okay, ich weiß schon, welche du willst. Oh ja. Der Titel der heutigen Black Stories Folge lautet Tödliche Stille. Ich werde jetzt den Satz vorlesen, der diese Story beschreibt. Und zwar, das Publikum lauschte gespannt der Musik. Auf einmal war Stille und genau in diesem Moment kam jemand ums Leben. Ihr könnt euch schon mal Gedanken machen, was dahinter stecken könnte. Ich werde mir jetzt schnell die Lösung durchlesen. Wir ziehen uns in die schalldichte Kabine zurück. Ihr könnt euch beraten. So, dann lese ich mir mal kurz die Lösung durch. Ganz schnell. Ja, hast du eine Idee, Julia? Ich muss gerade mal in mich gehen. Ich muss, glaube ich, nochmal den alles entscheidenden Satz hören. Ja. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ihr dabei erzählt. Vielleicht kann erstmal jeder für sich nachdenken. Ich die Kabine, du hörst das ich euch ja leider, das Rubin. Wir hören dich ja auch. Ah, okay, alles klar. Also, ich lese nochmal kurz vor, worum es geht. Also, das Publikum lauschte gespannt der Musik. Auf einmal war Stille. Und genau in diesem Moment kam jemand ums Leben. Das ist die Story. Und ihr sagt mir jetzt, warum? Mhm. Warum jemand ums Leben kam? Kam genau. Dort jemand ums Leben, wo die Stille? Ja, richtig, genau. Stromschlag gekriegt? Nein. Das war in einem Theater? Nein. Das war eine Vorführung? Es war eine Vorführung, also eine richtig. Aufführung. Ja, es war irgendeine Vorführung oder Aufführung. Ja. Und es war Absicht, dass da jemand ums Leben kam? Nein. War ein Unfall? Es war ein tragischer Unfall. Das ist wie ein Unfall aus. Ja. Nein, es war ein echter Unfall. Und die Stille sollte da eigentlich nicht wirklich sein, also die Pause. Richtig, die Stille sollte an dieser Stelle nicht sein, ja. Was war es denn für eine Aufführung? Theater? Ist Theater es wichtig? Es, das wäre schon interessant, weil es euch vielleicht ein Stückchen weiterhilft. Was es war ein Theaterstück, wo nein. Einer einen Unfall gespielt es, hat. Es war kein Theaterstück. Na, was denn dann? Ja. Jetzt sollen wir erraten. Genau, das kann man an dieser Stelle nochmal erklären. Das ist genau der Sinn von Black Stories. Dass die anderen das erraten. Ja, eine Oper. Und dass man möglichst immer nur... ich möchte dann jetzt kurz nochmal ein paar Hinweise geben, die ich vorhin noch nicht gesagt habe. Also man sollte möglichst immer nur Fragen stellen, die der Gebieter, das bin ich jetzt in diesem Fall, mit Ja oder Nein beantworten kann. Aber man kann als Gebieter natürlich auch, wenn es einem zu lang wird, die Raten in die richtige Richtung lenken. So, ihr habt gesagt, es war in einer Oper und auch das ist falsch. Aber auf irgendeiner Bühne dieser Welt. Ein Kino. Na, eine Bühne war also es ein nicht. Kino? Ein Kino war es auch nicht. War es was Großes? Also es war was Großes, Menschen? Ja, es waren viele Menschen da. Draußen aber oder drin? Ein geschlossener. Es war drin, ja. Drin, also kein Open Air. Obwohl, es geht aus der Story nicht hervor, aber ich sage mal so, diese Art der Aufführung findet meist drin statt. Obwohl es auch nicht sein muss, also sie kann auch im Freien stattfinden. Mhm. War es eine Filmvorführung? Nein. Hatte ich auch schon mal gesagt, glaube ich. Was gibt's denn noch? War das gar keine so eine Veranstaltung, sondern vielleicht irgendwie in der Kirche oder so? Nein, es war eine Vorführung. Eine Vorführung? Ja. Mit Musik oder mit... Auch mit Musik, ja. Und die Musik war ja wie... ein Konzert? Nein, noch nicht. Die war ja auf einmal weg. So. Es war irgendeine Aufführung, ja. Eine Aufführung. Aber Vorführung, Aufführung. Aber es spielt ja eine Rolle, hast du gesagt. Es, genau, es wäre schon interessant, was es war. Es waren viele Leute da. Musical. Nein, auch kein Musical. Vielleicht denkt man jetzt nicht nur an die Musik, lasst die Musik mal außen vor und überlegt mal, was es für eine Vorführung sein könnte. Weil die Musik steht eigentlich nicht so im Vordergrund. Ein Casting. Ja, nein, es war auch kein Casting. Die Musik steht nicht so im Vordergrund. Es gibt massig an Aufführungen. Ja. Ihr habt jetzt immer nur Kino, Film und sowas genannt, Theater. Ihr seid so sehr in der Schauspielecke. Vielleicht, also da. Kabarett. Hat ja nichts mit Schauspielern zu tun. Nicht unbedingt, aber auch das ist nicht. Ja, was gibt's noch für Vorführungen? Ja, was gibt's noch für Vorführungen? War es eine Vorlesung? Nein. Es war wenn euch das nicht weiterhilft, ihr könnt ja weiter überlegen, was es noch für Vorführungen gibt. Ja, genau. Vielleicht wäre ja interessant, die war nicht gewollt, das hat man auch schon erklärt. Vielleicht wäre Stromausfall hat nichts zu tun. Mit Stromausfall hat die Stille nichts zu tun. Ja, ihr könnt jetzt rausfinden, wo die Stille ist. Ist derjenige, der gerade was auch immer gemacht hat, also der da vorne auf der Bühne stand? Also da stand einer vorne auf der Bühne? Es ist ja keine Bühne. Es ist keine Bühne. Aber es ist eine Person oder? Was, die verunglückt ist? Ja. Auf einmal war jemand tot, haben wir ja gesagt, ne? Ja, ja. Und das war die Hauptperson, die gerade... Genau, um die Person, richtig, das war die Hauptperson, die tot war. War es ein Gericht? Nein, vielleicht, ihr könnt ja vielleicht mal versuchen rauszufinden, auf welche Art und Weise diese Person gestorben ist. Plötzlich. Es hat sich irgendwo erschossen. Nein. Wurde sie ermordet oder ist es ein natürlicher Tod gewesen? Natürlich. Ein Unfall. Es war ein Unfall, richtig. Ja. Es war ein Unfall. Er hätte ja auch einen Herzinfarkt sein können, ist ja natürlich. Nein, es war ein Unfall. Tragischer Unfall. Ein tragischer Unfall. Tragischer. Ich kann das ja nochmal für euch zusammenfassen. Es war ein tragischer Unfall. Während einer Aufführung, weil auf einmal keine Musik mehr da war. Weil keine Musik mehr da war? Oder aufgrund dessen war da keine Musik. Die Musik war weg und plötzlich, da ist einer gestorben. Also gut, dann... Ich würde jetzt den Tipp geben, dass das damit im Zusammenhang steht, aber... Der die Musik ausgemacht hat, der musste sterben. Nein. Der Tonmensch. Und es war, wie gesagt, das Ganze passierte während einer Aufführung, die sowohl draußen oder drinnen stattfinden kann. Und diese Aufführung hat nichts mit Schauspielern zu tun. Es ist keine Aufführung, wo Schauspieler... An der Schule, unsere Schulaufführung. Auch keine Schulaufführung. Aufführung, Vorführung. Tanzen. Ein Tanz, da wurde getanzt. Jetzt ist die Sache ist die, dass das Wort Tanz Tatsache in dem Namen des Aufführenden vorkommt, aber es ist nicht wirklich ein Tanz. Ballett. Na, Ballett ist ja ein Tanz. Ja, eigentlich schon. Es ist nicht wirklich ein Tanz. Ja, also es hat nichts mit Tanzen zu tun, nein, es war kein Tanz. Was gibt es denn für Aufführungen? Eine Aufführung ist etwas, wo viele Menschen hinströmen und das sich angucken. Was gibt es denn da alles? Kinder? Nein, noch lange nicht. Kinder gehen dort auch gerne hin zu solchen Aufführungen. Puppentheater wäre zum Beispiel auch eine Aufführung, aber es ist auch nicht Puppentheater. So, Zirkus. Zirkus ist schon sehr gut. Das geht in die richtige Richtung. Also auf jeden Fall, ob es jetzt genau ein Zirkus war oder nicht, kann man nicht sagen. Aber Varieté. Es war, ja, genau, Zirkus, Varieté, irgendwas in der Art. Genau, dort hat das Ganze stattgefunden, das ist richtig. Mhm. Dort hörte eine Musik auf und jemand starb. Ein Trommelwirbel beim Messerwerfer. Stimmt. Das ist schon der Trommelwirbel, so schlecht, hat aufgehört und der hat geworfen. Und dann war vorbei. Ach nee, ja, getroffen. Genau. Sagen wir so, an der falschen Stelle. Der Mord hat ähnlich, der Unfall hat ähnlich stattgefunden, aber es handelt sich nicht um einen Messerwerfer. Sondern? Um einen Kanonenschuss. Okay, ein Kanonenschuss. Es ging um Tiere. Der Löwe hat, ich hab euch vorhin schon die Musik war zu Ende und hat dann... Mit dem Tanz. Ja, also so in die Richtung geht auch der Unfall. Also Tanz. Ein Jongleur. Auch kein Jongleur. Auf dem Trapez. Ein Drahtseil. Drahtseil? Drahtseil ist ja gut, genau. Drahtseil mit Fahrrad? Nee, ohne Fahrrad. Also ein Drahtseilakt sozusagen. Ein Drahtseilakt, genau. So, der hat irgendwas vorgeführt. Genau. Die Musik lief. Genau. Die Musik war zu Ende und dann? Nee, die war ja zu Ende. Dann ist er runtergefallen und auf die Musikanlage. Nee, also das ist richtig. Er ist runtergefallen. Also das war die Todesursache. Er ist runtergefallen vom Seil. Jetzt ist die Frage, warum ist er da runtergefallen? Weil die Musik auf einmal zu Ende war. Genau, richtig. Und er irritiert war davon. Ja, und warum? Weil er ja noch mitten auf dem Seil stand. Ja, richtig. Warum fällt man einfach runter, wenn die Musik aufhört? Weil er es nicht gewohnt ist. Richtig. Weil er es nicht gewohnt ist. Ja, warum hört er denn die Musik einfach auf? Ja, weil ihn jemand umbringen wollte. Nein, ihm wollte keiner umbringen. Das war also wirklich Unfall. Aber die Frage, wäre, warum hat die Musik auf einmal aufgehört? Das wäre eine gute Frage. Oder warum ist er denn runtergefallen, als die Musik aufhörte? Hm. Warum ist er runtergefallen? Ist er jetzt runtergefallen, weil die Musik aufhört? Ja, ja, ne? Ja, genau. Ja, weil er sich sonst fährt er weiter, bis die Musik zu Ende ist. Ach, der hatte die Augen verbunden. Ja, sehr gut. Der hat die Augen verbunden, er ist vorbei und er kann absteigen und ist abgestiegen und war vorbeigetreten sozusagen. Richtig, okay, das, so ist er gestorben. Und jetzt will ich euch noch lange nicht damit gehen lassen. Denn warum, was mich jetzt interessiert, warum hat die Musik dann aufgehört? Hm. Der unten hat auch ein Tuch umgehabt und hat es nicht gesehen. Das wäre ein schöner Trick, den könnte man ja vielleicht mal an den Zirkus Roncalli weitergeben. Nein, das ist sowas aber nicht gewesen. Okay, warum? Warum hört er die Musik auf einmal auf? Weil irgendein Fehler war? Bandsalat? Stromausfall. Stromausfall war. Nein. Die hatten Orchester. Achso, gut, vielleicht wäre da interessant, wie die Musik zustande, wo die Musik überhaupt herkam. Ja, Orchester. Ein Trommelwirbel. Also ein Orchester nicht und Trommelwirbel auch nicht. Wo kam die Musik her? Die Elefanten. Nein. Ein Trompeter. Sehr gut. Trompeter. Also, ob es jetzt ein Trompeter war, sei mal dahingestellt, es war ein Musiker. Das heißt, es war eine Person, war dafür verantwortlich, diese Musik zu spielen. Ja. Und der hat aufgehört. Richtig, der war abgelenkt. Von? Er hat aufgehört zu spielen. Ja, das können wir auch noch. Ja, warum? Wovon könnte er denn in einer Sache abgelenkt sein? Achso, seine Noten waren weg. nee, so, es ist was ganz Simples. Beiläufiges, also jetzt nichts Kompliziertes, irgendwie eine große Handlungskette. Er musste niesen. Ja, musste auch nicht. Er war von irgendwas abgelenkt. Was für große Sachen gibt es in so einem Varieté? Was einen Scheinwerfer, Kinder. Kinder, klar. Geht in die richtige Richtung. Ich kann es euch sagen, weil es nicht so wichtig ist. Das war das Publikum. Also er war vom Publikum. Ja. Er war vom Publikum abgelenkt. War er nicht gewöhnt. Ja. So, jetzt kann vielleicht nochmal einer von euch die Story zusammenfassen. Fahrradfahrer auf dem Trapez. Es war kein Fahrradfahrer. Auf dem Trapez. Nein, das war auch kein Trapez. Stefan, fass du nochmal. Nein, lass mal Stefan. Ein Drahtseil. Nö, Günther macht das jetzt. Nee, dann, wer weiß, was du jetzt noch reinbringst. Wer weiß, was Günther merkt, ist. Also der Drahtseil-Artist war mit verbundenen Augen auf dem Drahtseil, hat dort seine Kunststücke vorgeführt und hat als Orientierung die Musik im Hintergrund, die gespielt wurde, live von jemandem mit einem Instrument. Ja. Und dieserjenige war abgelenkt, hat aufgehört zu spielen und das war für den Drahtseilkünstler das Zeichen, jetzt kannst du runter. Genau, also er ist quasi von der einen Seite auf die andere gelaufen und dachte, er wäre am Podest und ist abgestiegen und ist zu früh abgestiegen. Ja. So, dann lese ich mal die Lösung vor. Tragisch. Jetzt die offizielle Lösung. Von genau. Drin. Ein Hochseilartist und ein Musiker arbeiten als Partner zusammen. Der Musiker sollte so lange spielen, bis der Hochseilartist am Seilende auf das Podest steigen konnte. Nur dieses Mal lenkte der Musiker etwas im Publikum ab und er hörte einen Moment zu früh auf. Das war sein Todesurteil. Genau so ist es. Ja, ja. Sehr schön. Super. Das war ja mal auch. Haben wir wieder gut rausgekriegt. Schön, ja. 15 Minuten, nicht mal knapp. Gute Leistung. Haben die Spannung schön hinausgezogen. Ja. Ja, dann sind wir mit dieser Black Stories-Folge durch, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Wie kann man sich denn an uns wenden? Genau, also ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr irgendwelches Feedback abgeben wollt oder mal mitmachen wollt, also wir könnten durchaus auch mal eine Folge über Skype produzieren, denke ich auch, das wäre möglich. Oder ihr besucht uns mal. Oder ihr besucht uns. Also wenn ihr mal mit dabei sein wollt oder wenn ihr irgendwelches andere Feedback für uns habt, dann schickt das an blog@juba.de oder ihr geht auf den blog.juba.de und gebt einen Kommentar auf den Beitrag ab oder ihr nutzt das Kontaktformular auf blog.juba.de oder. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Ihr könnt uns auch eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Dazu ruft ihr die 030 202 368 03 an. Ihr könnt es auch kostenlos eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Dazu geht ihr auf blog.juba.de, klickt auf Kontakt und dort seht ihr einen grünen Hörer. Den klickt ihr an, gebt eure Telefonnummer ein und werdet mit unserem Anrufbeantworter verbunden, kostenlos. Und ja, gibt es auch eine Möglichkeit, Stefans Handynummer direkt vor die Tür rein. Ja, nee, also ja, tretet mit uns in Kontakt, wenn ihr auch irgendwas über die Backstories wissen wollt. Ja. Genau. Wir hören uns im nächsten Monat wieder, genau. Ihr könnt auch die alten Folgen noch runterladen, wenn es euch interessiert. Oder ihr wartet halt jetzt einen Monat und hört euch die neue Folge an. Bis dahin danken wir euch. Danke, Julia, dass du dabei warst. Danke, Julia, schön, dass du mit dabei warst. Danke, Stefan. Danke, bitte. Und ja, macht's gut, bis dahin. Ja. Tschüss. Tschüss. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Alle zwei Wochen neu.